Gleich auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music, der Flashback, der Nekrolog 2013 mit Marcel Fischer und Frank Gude. Radio Marabu jetzt auch auf dem Smartphone. Mit TuneIn gibt es eine Android-App, mit der man ca. 50.000 Internetradios und etwa 1 Million Podcasts auf Android-Smartphones hören kann. Sucht im Google App Store nach TuneIn.player, kleingeschrieben, und installiert das Teil. Trotz der Masse der empfangbaren Sender ist die Auswahl recht übersichtlich. So könnt ihr dann natürlich auch Radio Marabu auf eurem Smartphone hören. Berlin, Berlin, die Musik aus dem Osten mit Gundert Hellwig, wird präsentiert von Dietmar aus Deutschlands größten DDR-Spielzeugmuseum Ilmenau. Kunst, Musik, Literatur. Immer im Bürgerzentrum Köln-Deutz. Alles im Internet unter www.bürgerzentrum-deutz.de. Tempelstraße 41 bis 43 in 50679 Köln. Abschied ist ein scharfes Schwert von Roger Whittaker. Wie könnte man schöner in den Nekrolog 2013 einsteigen mit dem Fischer und Göbel im Marabu-Flashback. Die Toten, die Verstorbenen des Jahres 2013 ehren. Ja, und diese Melodie wurde geschrieben von Klaus Munro. Der war weiterhin für Evergreens verantwortlich, wie Goodbye My Love, Goodbye von Denis Roussos, Mustafa von Leo Leandros, Theo, wir fahren nach Lodz von Vicky Leandros und natürlich auch Albany von Roger Whittaker. Alle Songs, die wir heute nicht spielen wollen. Trotzdem unsterbliche Meisterwerke. Wir ehren chronologisch die Verstorbenen des Monats Januar 2013. Zu ihnen gehört Lou Wilson von der Funkband Mandrill. Das waren Womack and Womack und im vorigen Jahr, nämlich im Februar, ist einer der beiden, nämlich Cecil Womack, gestorben. Das ist der Nekrolog 2013 mit Fischer und Göbel. Wir wollen uns mal bei den Verstorbenen bedanken. Sie sind so abgetreten, dass sie uns eine gute Musikzusammenstellung ermöglichten. Jetzt geht's weiter mit zwei Beat-Helden, nämlich Rack Presley von den Shocks und Tony Sheridan. Tonight, come on, baby, everything's all right. Oh, I feel alright, oh yeah. Tony Sheridan war das, einer der frühen Mitbegleiter der Beatles. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Titel, der Radio Marabu natürlich immer am Herzen lag, dem Vogelsender The Birds and the Bees. Jewel Akins ist im Alter von 79 Jahren am 1. März 2013 verstorben. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing you call love. Let me tell you about the stars in the sky and a girl and a guy and the way they can kiss on a night like this. When I look into your big brown eyes, it's so very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above. Jewel Akins im Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, der Nekrolog 2013. Wir kommen jetzt zu einem begnadeten Gitarristen, der im letzten Jahr gestorben ist. Die Rede ist von Alvin Lee von 10 Years After. Wir hören I'd Love to Change the World. Everywhere is freaks and harris, dykes and ferris. Tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor, tell their own old rich no more. I'd love to change the world, but I don't know what to do. Keeps on bleeding, nation bleeding, still more feeding economy. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. So I'm here to you. Das war aus Anlass des Todes von Alvin Lee, 10 Years After. Ebenfalls verstorben im vorigen Jahr ist Kenny Ball. Und von dem spielt man ja eigentlich nur einen Titel, wenn überhaupt Midnight in Moscow. Da er aber im März von uns ging, haben wir ausgewählt March of the Siamese Children. Ball and his Jazzman, March of the Siamese Children, Göbel. Ich glaube, diesen Song hätten wir im normalen Fall nie wieder gespielt. Wahrscheinlich nicht, aber da die Leute, die wir in diesem Nekrolog ehren, genau in der richtigen Reihenfolge gestorben sind, tun wir es. Nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten für diese Sendung. Göbel, Aufnahme gestorben. Um Gottes Willen, nicht diesen Gag, nicht in dieser Sendung. They're justified and they're ancient. Marabous Flashback mit Fischer und Göbel, der Nekrolog 2013, KLF Justified and Ancient haben wir gehört, gestorben von KLF Ricardo da Force, der Rapper in diesem Stück. Wer in den 70er Jahren in der DDR groß geworden ist, der kam um einen Sänger nicht herum, Reinhard Lacomi. Meine Oma pflegte immer zu sagen, der singt doch gar nicht, der krächzt eher wie ein Rab. Davon können wir uns jetzt überzeugen, einer seiner größten Hits damals, Und ich gehe in den Tag. Ich wache auf und ich habe gut geschlafen und draußen scheint die Sonne schon. Und ich stehe auf und ich spüre das kalte Wasser und mir wird klar, was gestern war. Sie war bei mir und wollte nach Hause gehen. Ich sagte ihr, das kann ich nicht verstehen. Auf Wiedersehen, ich ließ sie gehen. Und ich geh in den Tag, hey. Und ich seh die Sonne grillen. Und ich geh in den Tag. Und ich seh all die duften Bienen. Und ich geh in den Tag. Und ich würde gern Honig suchen. Ach nein, nein, nein, ich lass es sein. Und ich nehm mir vor, nun soll alles anders. Das Werden ab heute wird nicht mehr geraucht. Und das liebe Bier ist auch nicht das Glück auf Erden. Und Geld wird auch keins mehr geschlaucht. Und auch mit Mädels gibt's nur Schierereien. Ich glaube, besser wär's, ich blieb allein. Auf jeden Fall eine Woche lang. Reinhard Lacomi am 23. März 2013 in Berlin verstorben. Tja, deine Oma sagte ja, er krächzt wie ein Rab. Was hätte sie wohl zu Richie Havens gesagt, der auf seine Gitarre eingeprügelt hat? Vermutlich ähnlich kritisch, aber was man Richie Havens zugutehalten muss, er hat den Auftakt von Woodstock gerettet und ist damit berühmt geworden mit seinem Song Freedom. Genau den hören wir jetzt. Come on. like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Yeah, long, long, long way, way from my home. Yeah, yeah. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Clap your hand, clap your hand, yeah, clap your hand. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. I got a telephone in my bosom, and I can call him from my heart. Und alle freuten sich. Woodstock ist eröffnet. Richie Havens. Waren ja viele Stars damals bei Woodstock. Die Doors hatten damals den Zenit ihrer Karriere erreicht, waren aber nicht dort auf diesem Festival. Genau. Und von den Doors ist im letzten Jahr gestorben, nämlich im Mai 2013, Ray Manzarek. Und gleichzeitig kommen wir jetzt zur Rubrik Brecht hat Recht. Diesmal in dieser Sendung zitieren nicht Fischer und Göbel Brecht, sondern wir lassen das Jim Morrison tun. Hier ist der Alabama-Song. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Say goodbye. We've lost our good old mama, and must have whiskey. Oh, you know why? Yeah. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Richie Havens und Ray Manzarek von den Doors. In Woodstock sind sie nicht aufeinander getroffen, wohl aber hier im Marabu Flashback mit den Verstorbenen des Jahres 2013. Ein Zitat noch von Ray Manzarek von einer Pressekonferenz im Sommer 1997. Die Gegenwart ist doch entsetzlich. Wir leben genau in dem zynischen Albtraum, vor dem wir in den 60ern immer gewarnt hatten. Ja, und in diesem Albtraum gibt es den Marabu Flashback, die Tornadoes. Gestorben ist Roger Laverne, der Keyboarder, und hier ist Telstar. Mrs. Applebee. Mrs. Applebee. I know that I once made some bad mistakes, Mrs. Applebee, but that was long before I loved Marie. Mrs. Applebee, I'll make you glad as you can be, and you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Applebee. Der Marabou Flashback. Der Nekrolog 2013, das war David Garrick. Dear Mrs. Applebee. Der war nicht nur ein Popsänger, sondern auch ein ausgebildeter britischer Opernsänger. Kommen wir zum nächsten Genre im Marabou Flashback mit Fischer und Göbel. Das ist diesmal so eine Mischung aus Jazz und Schlager. Es geht um Paul Kuhn, der im September 2013 gestorben ist, der Mann am Klavier, Mitbegründer des ersten deutschen Jazzfestivals in Frankfurt am Main, das ich seit einigen Jahren regelmäßig besuche. Lohnt sich immer wieder. Wir hören von Paul Kuhn, es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier. Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck. Und nur vom Hula Hula geht der Durst nicht weg. Meine Braut, sie heißt Marianne, wir sind seit 12 Jahren verlobt. Sie hätt mich so gern zum Manne und hat schon mit Klage gedroht. Die Hochzeit wär längst schon gewesen, wenn die Hochzeitsreise nicht wär. Denn sie will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii, und das fällt mir so unsagbar schwer. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier. Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck. Und nur vom Hula Hula geht der Durst nicht weg. Wenn sie mit nach Pilsen führe, ja, dann wären wir längst schon ein Paar. Doch all meine Bitten und Schwüre verschmähte sie Jahr um Jahr. Sie singt Tag und Nacht neue Lieder von den Palmen am blauen Meer. Denn sie will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii, und das fällt mir so unsagbar schwer. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. So was Dummes. Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier. Ist in Ordnung. Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck. Und nur vom Hula Hula geht der Durst nicht weg. Paul Kuhn auf Radio Marabu. Göbel, was hätte deine Oma wohl zu Chris Howland gesagt? Vermutlich hätte sie in einer gebundenen Wikipedia-Ausgabe nachgeschlagen und Folgendes gesagt. John Christopher Chris Howland, geboren am 30. Juli 1928 in London, gestorben am 29. November 2013 in Rösrath, war ein britischer Schlagersänger, Radio- und Fernsehmoderator, Schauspieler und Buchautor. Na, und dann? Und dann hauen wir mit dem Hämmerchen das Sparschwein. Meiner guter alter Tante sagte mal zu mir, leg was auf die hohe Kante, Boy, das rate ich dir. Und aus meinem Bargeld wurde lauter Spargeld. Bin ich heut mal blank, geh ich zum Werkzeugschrank. Und dann hau ich mit den Hämmerchen mein Sparschwein, mein Sparschwein. kaputt. Mit dem Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's mir dann wieder gut. Und dann hauen wir mit dem Hämmerchen das Sparschwein. Ja, ja. Das Sparschwein kaputt. Ja, kaputt. Mit dem Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's uns dann wieder gut. Da, da, da, da, da, da, da, da. Alle müssen Steuer zahlen, ich und du und er. Alle leiden Höllenqualen, mir fällt das nicht schwer. Droht mir auch der Dalles, ich bezahle alles und hol mit Humor mein Hämmerchen hervor. Und dann hau ich mit dem Hämmerchen mein Sparschwein kaputt. Mit dem Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's mir dann wieder gut. Kleider, Schuhe, Strümpfe, Hüte kauft die Gattin ein. An das Geld in meiner Tüte denkt sie nicht, oh nein. Ich sag Winker, Winker, schöner Pinker, Pinker. Doch dann fällt mir ein, du hast ja noch das Schwein. Und dann hau ich mit dem Hämmerchen mein Sparschwein kaputt. Mit dem Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's mir dann wieder gut. Und dann hauen wir mit dem Hämmerchen das Sparschwein. Ja, ja. Das Sparschwein kaputt. Kaputt. Kaputt. Mit dem Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's uns dann wieder gut. Schrumm, schrumm, boy. Aus Mangel an Alternativen in unserem Musikarchiv hörten wir die Hämmerchen-Polka vom verstorbenen Chris Howland im Nekrolog 2013. Kommen wir jetzt zu Pete Haycock. Der Name wird nicht vielen Leuten etwas sagen, aber er gehörte der Climax Blues Band an und von denen hören wir jetzt Couldn't Get It Right. Time was drifting. This rock got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. Admit it got the best of me. Getting down so deep I could have drowned. Now I can't get back the way I used to be. But I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. Yeah. Couldn't Get It Right, die Climax Blues Band. Bedanken möchten wir uns auch bei David Richards. Er hat in unserem Nekrolog 2013 die Rubrik Kein Flashback ohne Bowie gerettet. Denn er ist im Dezember 2013 gestorben und er ist der Produzent mehrerer Bowie-Alben. Unter anderem hat er auch Chris Rea, Queen, Iggy Pop und andere Bands produziert, aber eben auch mehrere Bowie-Alben. Zum Beispiel das von 1987, Never Let Me Down. Des Nekrologs 2013 mit dem Fischer und Göbel im Marathon-Flashback und Verstorbenen des Jahres 2013 ehren, kommen wir zum jüngsten Verstorbenen des Jahres 2013, nämlich Martijn Terlink. Er ist nur 26 Jahre alt geworden. Er war einer der Preisträger der NME Awards 2013 als bester Newcomer. Zeit seines kurzen Lebens kämpfte er aufgrund eines Herzfehlers mit einer angeschlagenen Gesundheit und starb im vergangenen Jahr. The Child of Love. Fischer und Göbel sagen Tschüss. Into the morning light. Morning light. One.